da lebt ein Kind so jung wie ich. Es ist so arm, das Leben fällt ihm wirklich schwer. Doch diese große Not, das reicht fürs tägliche Brot. Bin ich dafür noch viel zu jung? ich jemals